Telekom Fernsprechkabine, Friedelstraße 34 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören drei übereinander gestapelte Umzugskartons der Firma Intertrans sowie eine Plus-Bonbon-Tüte, in der bei näherer Betrachtung ja Blüten, Gräser, Blätter, die anscheinend irgendwo gefügt worden sind, hineingetan worden sind, also in diese Tüte. Ansonsten, außer einer interessanten Herbststimmung hier in der Friedelstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.